Gehen Sie nun in Gedanken bitte mal alle Menschen durch, bei denen Sie bislang Wut, Kummer, Traurigkeit, Gereiztheit verspürt haben, wenn Sie an die denken. Ex-Partner, Geschwister, Kollegen. Denken Sie an jeden Einzelnen. Und erwarten Sie einfach nichts anderes mehr. Merken Sie das? Verstehen Sie das? Sie sind damit immun. Doch es gibt noch etwas, auf das ich Sie hinweisen möchte. Sie sind nämlich nicht allein in dieser Welt. Nicht nur, dass es Hunderttausende von Menschen gibt, die abnehmen möchten. Es gibt auch leider Hunderttausende von Menschen, die glauben, es besser zu wissen als Sie. Sie sind umgeben von Anti-Coaches. Wenn Sie in Zukunft einfach essen, was Sie für richtig halten, wenn Sie leben, wie Sie es für richtig halten, wenn Sie sich fühlen, wie Sie es mit Ihrem Gewissen, Ihrem guten Gewissen vereinbaren können, dann wird es einen Aufschrei in Ihrem Umfeld geben. Es werden Leute geben, die gut meinend sich einmischen und sagen, um Gottes Willen, wie kannst du nur keinen Sport treiben, wenn du abnehmen willst? Sahnetorte essen, Schokolade essen, Pizza essen, abends essen. Um Gottes Willen, was tust du denn da? Bevor sie denen erklären, was sie hier in diesem Hörbuch erfahren haben, haben die sich längst gegen sie verschworen. Denn diese Menschen haben Angst vor ihrem Erfolg. Denn wenn sie einfach so mir nichts, dir nichts, sich wohler fühlen und dabei auch noch abnehmen, dann haben die ein Problem. Auch da müssen sie sich gegen immunisieren. Bleiben sie nicht, wie sie sind, nur um anderen zu gefallen. Machen sie keine Rückschritte, um Leuten einen Gefallen zu tun, die sich sowieso nicht für ihre Gefühle interessieren. Sie sind umgeben von Anti-Coaches, die glauben ihnen kein Wort. Ich meine ganz ehrlich, zu Beginn des Buches war das für Sie ja auch noch etwas abenteuerlich, zu erfahren, dass ein Übergewicht überhaupt nichts mit Essen zu tun hat, oder? So geht es den anderen auch, nur dass Sie eben die Offenheit und den Mut haben, sich diesen Dingen zu stellen, die anderen nicht. Wenn also einer der gutmeinenden Anti-Coaches Sie in eine Diskussion zwingen will, dann sagen Sie einfach: Schau mal, wir sind alle als Babys mit dem Fläschchen oder dem Schnuller oder der Brust beruhigt worden. Je leichtfertiger und häufiger dies geschah, desto untrennbarer wurden Nahrung und Trost für uns und somit verbunden. Fehlen einem Menschen nun Trost, Nähe und Beruhigung, dann greift er erneut zur Nahrung und versucht, diese für immer festzuhalten, wegen einem Gefühl, das er damit erinnert. Wer viel Stress hat und sich mittels Essen beruhigt, nimmt zu. Wer ein schlechtes Gewissen für seine Mahlzeiten hat, nimmt ebenso zu. Ernähre dich also wie ein Kind. Iss, was du möchtest. Und wenn du es nicht möchtest, dann lass es sein. Denn nur so bleibst du schlank und gesund. Das ist alles. Und wenn Sie nun ganz aktiv mithelfen möchten, schlank zu werden, dann beantworten Sie sich bitte die folgenden 5 Fragen. Nehmen Sie vielleicht einen Zettel und einen Stift und stoppen Sie nach jeder Frage und notieren Sie sich Ihre Antworten. Oder hören Sie das so lange rauf und runter, bis dass Sie es auswendig rückwärts trällern können. Also, die erste Frage lautet: Welche unbewiesenen Glaubenssätze haben Sie in Bezug aufs Zunehmen? Zweitens: Welchen Vorteil hat das Übergewicht für Sie gehabt? Drittens: Was müssen Sie in Kauf nehmen? Welchen Nachteil müssen Sie einfach in Kauf nehmen, wenn Sie schlank sind? Viertens: Bis wann möchten Sie schlank sein und warum? Fünftens: Was können Sie täglich tun oder lassen, um schlanker zu werden? Handeln Sie danach. Falls Ihnen das Schlanksein derzeit noch nicht alleroberste Priorität haben sollte, machen Sie es nun ab heute zur Chefsache. Tun Sie eine Woche lang jeden Tag etwas, das Sie subjektiv für wirklich richtig halten, um an diesem Tag abzunehmen. Egal, was es sein mag. Erst wenn es Ihnen wirklich absolut wichtig ist, nicht länger das zu tun, was zu Übergewicht geführt hat oder dieses erhält, kann Ihr Körper endlich schlank sein. Das ist eigentlich alles. Doch das Ganze hat nichts mit Ernährung zu tun, sondern mit Glücklichsein, mit Problemen lösen. Deswegen ist es ja so schwierig, diesen Weg zu erkennen. Die meisten Menschen nehmen am schnellsten ab, sobald es ihnen völlig egal ist, ob sie zunehmen. Loslassen, lautet das Zauberwort. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Also fokussieren Sie sich nun auf das, was Sie wirklich wollen und lassen Sie sich mit jedem Tag davon begeistern, dass Sie immer zufriedener, immer stressfester, immer glücklicher, immer souveräner, immer cooler werden und dabei auch noch irgendwie, wer weiß warum, eigentlich so ganz genau abnehmen. Die folgende 30-minütige Traumreise wird Ihnen dabei auch noch helfen. Hören Sie die ganz entspannt mit geschlossenen Augen in aller Ruhe und lassen Sie sie wirken. Hören Sie sie vielleicht sogar zweimal, dreimal, so oft Sie es für richtig halten. Aber machen Sie daraus keinen Leistungssport, denn das stresst Sie und Stress macht. Genau. Viel Spaß beim Abnehmen. Andreas Winter.